Erster: Jahwe sprach zu mir. Zweiter: Geh nach Jerusalem und sage, Jahwe spricht. Ich erinnere mich an deine Jugend. Du hast mich geliebt. Du bist mir in der Wüste gefolgt. Das Land war leer. Dritter: Israel gehörte Jahwe. Es war wie die erste Ernte. Wer Israel schadete, bekam Ärger. Jahwe sagt das Vier: Hört, was Jahwe sagt, ihr Leute von Jakob. Hört, ihr Familien von Israel. Fünfter: Jahwe spricht, was war falsch an mir? Eure Väter gingen weg von mir. Sie folgten falschen Göttern. Diese Götter waren nichts wert. Sechster: Sie fragten nicht, wo ist Jahwe? Er führte uns aus Ägypten. Er leitete uns in der Wüste. Es war ein trockenes Land. Niemand wohnte dort. Siebter: Ich brachte euch in ein gutes Land. Dort gab es viele Früchte. Aber ihr habt mein Land schmutzig gemacht. Ihr habt es schlecht behandelt. Achter: Die Priester fragten nicht nach Jahwe. Die Lehrer des Gesetzes kannten mich nicht. Die Führer verließen mich. Die Propheten sprachen im Namen von Baal. Sie folgten Göttern, die nicht helfen konnten. Neunter: Darum werde ich euch anklagen. Jahwe sagt das. Auch eure Kinder und Enkel werde ich anklagen. Zehnter: Geht zu den Ländern am Meer. Geht nach Kedar. Seht genau hin. Ist so etwas jemals passiert? Elfter: Hat ein Volk seinen Gott getauscht? Diese Götter sind nicht echt. Aber mein Volk hat mich getauscht. Sie nahmen einen Gott, der nicht helfen kann. Zwölfter: Seid schockiert, ihr Himmel. Erschreckt sehr. Jahwe sagt das. Dreizehnte: Mein Volk hat zwei schlimme Dinge getan. Sie haben mich verlassen. Ich bin wie eine Quelle mit frischem Wasser. Sie haben sich eigene Brunnen gebaut. Diese Brunnen sind kaputt und halten kein Wasser. Vierzehnter: Ist Israel ein Sklave? Oder ein Sklavenkind? Warum wurde es geraubt? Fünfzehnter: Löwen brüllten gegen Israel. Sie machten das Land zur Wüste. Die Städte wurden verbrannt. Niemand wohnte mehr dort. Sechzehnte: Leute aus Nof und Tapanches haben dich verletzt. Sie haben dir die Haare vom Kopf gerissen. Siebzehnter: Du hast dir das selbst angetan. Du hast Jahwe, deinen Gott, verlassen. Er hat dich auf dem Weg geführt. Achtzehnter: Warum gehst du jetzt nach Ägypten? Willst du Wasser vom Nil trinken? Neunzehnter: Dein Böses bringt dir Strafe. Dein Abfall bringt dir Leid. Du wirst merken, wie schlimm es ist. Du hast Jahwe, deinen Gott, verlassen. Du hattest keine Angst vor mir. Das sagt Jahwe, der Herr. Zwanzigster: Schon lange hast du dich befreit. Du hast gesagt, ich will nicht dienen. Auf jedem hohen Berg und unter jedem grünen Baum hast du dich hingelegt. Du hast dort andere Götter verehrt. 21. Ich pflanzte dich als guten Weinstock. Du warst eine echte Pflanze. Wie konntest du dich ändern? Du wurdest wie ein wilder Weinstock. 22. Du kannst dich mit viel Seife waschen. Aber deine Sünde bleibt schmutzig vor mir. Das sagt Jahwe, der Herr. 23. Wie kannst du sagen, ich bin nicht schmutzig? Ich bin den Baalen nicht gefolgt? Sieh, was du im Tal getan hast. Du bist wie eine schnelle Kamelstute. Sie läuft hin und her. 24. Du bist wie eine wilde Eselin. Sie ist an die Wüste gewöhnt. Sie schnappt nach Luft, weil sie will. Niemand kann sie aufhalten. Wer sie sucht, findet sie leicht. Im richtigen Monat finden sie sie. 25. Pass auf deine Füße auf, dass du keine Schuhe verlierst. Pass auf deinen Hals auf, dass du nicht durstig wirst. Aber du sagst, es ist egal. Ich mag die Fremden. Ich will ihnen folgen. 26. Ein Dieb schämt sich, wenn man ihn erwischt. So wird sich Israel schämen. Ihre Könige, Beamten, Priester und Propheten werden sich schämen. 27. Sie sagen zu Holz, du bist mein Vater. Sie sagen zu Stein, du hast mich gemacht. Sie haben mir den Rücken gezeigt. Sie haben mich nicht angesehen. Wenn Sie in Not sind, rufen Sie, steh auf und hilf uns. 28. Wo sind deine Götter, die du gemacht hast? Sollen sie aufstehen und dir helfen? Wenn du in Not bist, können sie dir helfen? Juda, du hast so viele Götter wie Städte. 29. Warum streitet ihr mit mir? Ihr alle habt mich verlassen. Jahwe sagt das 30. Ich habe eure Kinder umsonst bestraft. Ihr habt nicht gelernt. Euer Schwert hat eure Propheten getötet. Es war wie ein wilder Löwe. 31. Ihr Leute. Hört auf Jahwe. War ich wie eine Wüste für Israel? Oder ein dunkles Land? Warum sagt mein Volk, wir sind frei? Wir kommen nicht mehr zu dir. 32. Vergisst ein Mädchen ihren Schmuck? Vergisst eine Braut ihren Gürtel? Aber mein Volk hat mich vergessen. Das ist schon sehr lange her. 33. Du weißt gut, wie man Liebe sucht. Dafür hast du auf deinen Wegen auch Schlimmes getan. 34. An deinen Kleidern ist Blut. Es ist das Blut von armen, unschuldigen Leuten. Du hast sie nicht bei einem Einbruch erwischt. Du hast sie wegen all dieser Dinge getötet. 35. Du sagst, ich bin unschuldig. Sein Zorn ist weg von mir. Aber ich werde dich zur Rechenschaft ziehen. Denn du sagst, ich habe nicht gesündigt. 36. Warum läufst du so schnell weg? Du willst einen anderen Weg gehen. Ägypten wird dich enttäuschen. So wie Assur dich enttäuscht hat. 37. Du wirst auch von dort weggehen. Du wirst deine Hände auf dem Kopf haben. Jahwe hat die Leute abgelehnt, denen du vertraut hast. Sie werden dir nicht helfen,